Ich bin die Worte, die ich schreibe. Rollentausch im Internet-Chat von Marion Dilk. Was denkst du gerade? Ich weiß nicht genau. Ich glaube, ich freue mich einfach, dass ich so mit dir reden kann. Ja, es ist fast so, als würden wir uns an einem Tisch gegenüber sitzen und reden. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich kenne dich. Meinst du wirklich? Es ist mitten in der Nacht, ungefähr 1:30. Die meisten Menschen schlafen wohl schon. Ich sitze am Schreibtisch und starre auf den flimmernden Bildschirm meines Computers. Mein Rücken schmerzt, meine Augen fühlen sich trocken an und brennen. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Seit Stunden erzähle ich nur Lügen. Ich erfinde mich selbst, biege die Wahrheit, bis sie mir passt, und keiner tadelt mich dafür. Niemand weiß, dass ich lüge. Ganz früh in meiner Kindheit habe ich gelernt, dass ein anständiger Mensch immer die Wahrheit sagt. Lügen haben kurze Beine. Das Sprichwort hat sich tief in mein Hirn geprägt. Ich fühle mich schlecht, wenn ich lüge, und ich schäme mich, wenn ich bei einer Notlüge ertappt werde. Dass Lügen Lust bereiten kann, hat mir niemand erzählt. In dieser Nacht habe ich es herausgefunden. Viele meiner Freunde und Bekannten chatten im Internet. Das gehört heute einfach dazu. Man geht abends mit Freunden ins Kino oder zum Italiener. Und wenn man nach Hause kommt, schaltet man den Computer an und trifft sich noch mit seinen Chatfreunden. Wenn ich meine Freunde gefragt habe, was der Reiz daran ist, sich per Tastatur mit wildfremden Menschen zu unterhalten, die man nicht sehen kann, lautete die Antwort regelmäßig: Das musst du selbst herausfinden. Doch wo auf diesen Millionen von Internetseiten finde ich interessante Menschen, mit denen ich mich unterhalten will? Ein Freund empfiehlt mir seinen Lieblingschat. Zuerst bin ich skeptisch. Er ist auf der Suche nach seiner Traumfrau. Ich suche keine Beziehung. Ich will mich lediglich unterhalten und weiß nicht, ob so ein Flirtchat das Richtige für mich ist. Andererseits, ich gehe ja kein Risiko ein. Ein Mausklick genügt, um mich wieder zu entfernen. In dem Chat werde ich als erstes aufgefordert, mir einen Namen auszudenken. Schwierig. Ich versuche es ganz simpel und trage meinen eigenen Vornamen in das vorgesehene Feld ein. Daraufhin erscheint eine Meldung. Dieser Name wird leider schon von jemand anderem benutzt. Das heißt, ich muss kreativ werden. Mein Kopf ist plötzlich völlig leer. Wie kann ich mit einem kurzen Namen aussagen, dass ich ein netter, interessanter Mensch bin, der sich nur unterhalten möchte? Ich hole mir Anregungen in der Liste der bereits registrierten weiblichen Chatter. Die Namen reichen von Rote Fee über Springmäuschen bis hin zu Effi Priest. Irgendwie hilft mir das nicht weiter. Ich will nicht verrucht wirken, nicht niedlich und nicht tragisch. Ich wandle meinen eigenen Vornamen etwas ab und stelle eine Fantasiesilbe voran. Tixmarie. Gut, mit diesem Namen kann ich mich erfolgreich anmelden. Jetzt bin ich in diesem Chat ein Individuum. Im zweiten Schritt gebe ich mein Geschlecht, Alter und meinen Wohnort an. Ich halte mich dabei an die Wahrheit. Bevor ich endlich mit dem Chatten beginnen darf, werden mir die Regeln genannt, die ich befolgen soll. Erstens, du darfst keine Äußerungen pornografischen Inhalts machen oder solche, die gegen die Bestimmung des Jugendschutzgesetzes verstoßen. Zweitens, du darfst keine Äußerungen machen, die einen rassistischen, verleumderischen, beleidigenden, gewaltverherrlichenden und oder diskriminierenden Inhalt haben. Drittens, du darfst nicht die gleiche Nachricht mehrmals senden, um den Chat nicht zu blockieren. Viertens, benimm dich und sei nett. Werden die anderen auch nett zu mir sein? Mir ist ein wenig mulmig zumute. Ich fühle mich, als wolle ich allein in eine Bar gehen, in der ich niemanden kenne. Ich klicke auf Starten und auf meinem Bildschirm öffnet sich ein neues Fenster. Links sehe ich ein großes Textfeld. Es sind die Beiträge, die die anderen anwesenden Chatter gerade geschrieben und abgeschickt haben. Auf der rechten Seite finde ich eine Liste der Chatter getrennt nach Männern und Frauen. Es sind ungefähr 30. Als ich den Mauszeiger über die Namen bewege, werden die Kurzprofile angezeigt. Like a Rolling Stone, 51 Jahre alt, kommt aus Mannheim. Wolfman ist 36 und wohnt in Friedberg. Verrückte 22 ist tatsächlich 22 und lebt in Wetzlar. Die meisten scheinen über 30 zu sein. Sie kommen aus ganz Deutschland. Ich tippe Hallo an alle in das Eingabefeld unten auf der Seite und schicke meine Nachricht ab. Dann warte ich, kurz, und werde von allen Seiten begrüßt. Wolfman macht mir ein Kompliment zu meinem Namen. Ich freue mich darüber. Like a Rolling Stone bezieht mich ins Gespräch ein und fragt mich nach meiner Meinung zur Musik von Bob Dylan, über die sie sich gerade unterhalten haben. Er behauptet, man könne den guten Bob nur lieben oder hassen. Ich antworte ihm, dass ich weder das eine noch das andere tue. Wir unterhalten uns weiter über Musik. Parallel kommt er ins Gespräch mit Verrückte 22. Sie wundert sich über sein Alter von 51 Jahren, kann es kaum fassen. Hätte er sein Alter nicht in seinem Profil angegeben, hätte sie nicht erkannt, dass er ihr Vater sein könnte. Ich entspanne mich langsam. Die Atmosphäre im Chat ist fast heimelig. Die Leute sind offen und freundlich. Es ist, als würden wir in einer Kneipe um einen großen Tisch sitzen. Man unterhält sich mit jemandem, schnappt Fetzen eines anderen Gesprächs auf, mischt sich ein, kehrt zum alten Gespräch zurück. Während ich chatte, sprechen einige Männer mich auf privaten Kanälen an. Auf meinem Bildschirm erscheint dann eine Meldung, dass jemand persönlich zu mir Kontakt sucht. Die anderen können diese Nachrichten nicht sehen. Es sind kurze Kontakte, die alle nach einem ähnlichen Muster ablaufen. Hallo. Hallo. Ich bin der Klaus. Und du? Ich bin Marie. Hallo, Marie. Hallo, Klaus. Wie siehst du aus? Wieso wollen alle diese Männer wissen, wie ich aussehe? Es ist für die Kommunikation im Chat nicht relevant. Ich könnte erzählen, dass ich groß bin mit blonden, langen Locken. Es wäre gelogen. Mich langweilen diese unbeholfenen, fantasielosen Annäherungsversuche. Und ich biege sie schnell mit einer kurzen Abschiedsfloskel ab. Es ist sehr einfach, hier potenzielle Verehrer gleich abblitzen zu lassen. Wenn eine Kontaktmeldung erscheint, muss ich nur Ignorieren anklicken. Und schon habe ich meine Ruhe. Es ist müheloser als im richtigen Leben, weil ich mir keine höfliche Formulierung ausdenken muss für die schlichte Tatsache, dass ich kein Interesse an einem solchen Gespräch habe. Im Chatraum ist mein Umgang mit Wörtern die einzige Möglichkeit, ein interessantes Bild von mir zu zeichnen. Aber ich habe keine Zeit, mir meine Antworten zurechtzulegen. Die Kommunikation ist schnell. Ich fasse mich kurz, weil ich die anderen nicht langweilen will. Ich lerne schnell, die sogenannten Emoticons zu benutzen. Kleine Bildchen, die aus den Satzzeichen auf der Tastatur gebildet werden und mit denen ich zeigen kann, dass ich mich freue oder ratlos bin oder ironisch. Mir fällt auf, dass die Fragen im Chat zum Teil sehr persönlich sind, dass die räumliche Distanz anscheinend dazu verleitet, gedankliche Nähe herstellen zu wollen. Die Frage nach meiner Lieblingsmusik beantworte ich gern. Sie ist unverfänglich. Ob ich eine Beziehung und Kinder habe, wie lange ich schon in meiner Stadt wohne, woher ich ursprünglich komme, was ich beruflich mache, diese Fragen sind mir fast unangenehm. Manche dieser Fragen ignoriere ich, andere beantworte ich ausweichend. So bleiben Leerstellen in dem Bild, das ich von mir vermittle. Auch die jeweiligen Bilder von meinen Gesprächspartnern haben diese Leerstellen. Was uns unangenehm ist, müssen wir nicht preisgeben. Ich weiß nicht, ob Wolfman attraktiv ist, ob er schicke Kleidung trägt, ob er einen Beruf hat, in dem er gern arbeitet. Er muss es mir auch nicht verraten. Ich mache mir mein eigenes Bild von ihm, fülle die Leerstellen mit Hilfe meiner Fantasie. Vielleicht hat er eine leise, zögerliche Stimme, die in einem mündlichen Gespräch nicht zu mir dringen könnte. Hier im Chat ist es egal, wie laut jemand ist. Alle Nachrichten sind gleichberechtigt. Als ich nach 2 Stunden den Chatraum verlasse, geht es mir gut. Like a Rolling Stone schreibt mir zum Abschied, dass es nett war, mich kennenzulernen. Haben wir uns wirklich kennengelernt? Ich frage nicht, sondern schreibe freundlich auf Wiedersehen. In dieser Nacht träume ich wirr. Das Klappern der Tastatur verfolgt mich im Schlaf. Beim Aufwachen kann ich mich kaum an meine Träume erinnern. Ich habe nur unzusammenhängende Erinnerungsfetzen im Kopf von freundlichen Menschen und Computermonitoren und großen Häusern, in denen ich umherlaufe. Die nächsten Tage sitze ich häufig am Computer und arbeite. Wenn mir langweilig wird, gehe ich in meinen Chat. Schnell bin ich in den Chaträumen ein alter Hase. Ich bewege mich souverän. Ich flirte, erzähle und lache. Ich spiele mit den Wörtern und inszeniere ausschnitthaft mich selbst. Im Chat zeige ich mich von meiner guten Seite. Meine negativen Eigenschaften bekommen nur die Menschen zu spüren, die mich Tag für Tag in meiner ganzen Person sehen und erleben. Mein Partner, Freunde, Kollegen. Sie haben es schwerer mit mir als meine Chatbekanntschaften. Es gefällt mir, im Chat als freundlicherer, offenerer Mensch gesehen zu werden, als ich das in Wirklichkeit wahrscheinlich bin. Wie viele Menschen, die ich beim Chatten treffe, machen es genauso? Wie weit entfernen sie sich von dem Bild, das sie im richtigen Leben ausfüllen? Ich frage sie nicht. Jeder soll sein, was er will. Ich werde nicht daran rühren. Aber was geschieht, wenn ich an meine eigene Identität rühre? Wenn Tixmarie im Chat nicht nur eine interessantere Variante von Marion ist, sondern wenn ich tatsächlich jemand ganz anderes bin. Ein vollkommen anderer Mensch, der ich im realen Leben nie sein kann. Ein Mann. Ich bereite mich sorgfältig auf den Wechsel meiner Identität vor. Sollte ich mich beim Chatten in Widersprüche verheddern, fliege ich sofort auf. Ich fühle mich wie eine Agentin, die sich eine Tarnbiografie schafft. Wie heiße ich? Wie sehe ich aus? Das ist einfach. Bei der Erfindung des Wohnorts darf ich mich nicht auf meine Fantasie verlassen. Ich kann nicht vorgeben, dass ich in Hamburg lebe oder in Gelsenkirchen. Jeder, der mir 1, 2 Fragen zu diesen Städten stellt, merkt sofort, dass ich mich dort nicht auskenne. Also siedle ich mich in der Stadt an, in der ich studiert habe. Es ist zwar schon einige Jahre her, aber so viel wird sich dort nicht verändert haben. Und was ist, wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde? Maler wäre ich gern oder Architekt. Aber da stehe ich vor dem gleichen Problem wie bei der Wahl des Heimatortes. Mir fällt eine Bekannte ein, die Szenenbildnerin ist. Sie hat mir viel von ihrer Arbeit erzählt. Ich gehe davon aus, dass die wenigsten wirklich wissen, was Szenenbildner machen. Also kann ich mit meinem Halbwissen bestehen. Ich melde mich in dem Chat an, den ich sonst auch nutze. Ich heiße Magnus, bin 35, arbeite als Szenenbildner, reise viel. Es ist Abend, als ich den Chatraum als Magnus betrete. Es sind viele Männer und Frauen anwesend. Ich stutze. Weiß ich wirklich, wer Mann ist und wer Frau? Auch einige meiner Chatbekannten sind da. Sind sie tatsächlich Männer? Würde es mich stören, wenn sich herausstellen würde, dass sie sich, genau wie ich jetzt, ein anderes Geschlecht zugeschrieben haben? Hätte ich das Gefühl, betrogen worden zu sein? Ich mache mich im Chatraum mit einem freundlichen, geschlechtsneutralen Hallo an alle bemerkbar. Einige der anderen Chatter grüßen zurück, aber ich werde nicht ins Gespräch einbezogen. Als Frau scheint man es in dieser Hinsicht einfacher zu haben. Als Mann muss ich selbst die Initiative ergreifen. Die im Grunde längst schon überholten Rollenmuster aus dem realen Leben setzen sich im Chat offenbar fort. Frauen werden angesprochen, Männer sprechen an. Eine Weile verfolge ich die Gespräche, versuche Anknüpfungspunkte zu finden. Jerome, 30, aus Mönchengladbach und Ellie, 32, aus Frankfurt, streiten über einen neuen Film, den ich auch gesehen habe. Ich bin Ellies Meinung und mische mich ein. Ellie freut sich über meine Unterstützung und fragt mich, wie mir der Film gefallen hat. Wir kommen ins Gespräch, zunächst über Filme. Ein Thema, bei dem ich fast ehrlich sein kann. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht anfange, von männlichen Schauspielern zu schwärmen. Jerome reagiert fast ein wenig gereizt, als Ellie mich so bereitwillig ins Gespräch zieht. Tja, Jerome, hättest du dir im Kino mal etwas anderes als Actionfilme angesehen, hättest du hier bessere Chancen. Ich habe einen potenziellen Konkurrenten aus dem Feld geschlagen und empfinde einen kleinen machohaften Triumph. Ellie fragt mich, weshalb ich so spät noch am Computer sitze. Ich überlege kurz, rufe mir ins Gedächtnis, dass ich Szenenbildner bin und erzähle ihr dann, ich müsse noch Entwürfe machen. Natürlich fragt sie nach, welche Entwürfe, und ich erkläre es ihr. Ellie findet meinen Beruf interessant. Sie selbst hat früher als Reiseleiterin gearbeitet und macht jetzt Veranstaltungsmarketing. Ich sage ihr, dass ich davon keine Ahnung habe, was auch stimmt. Wir unterhalten uns über Arbeit. Parallel zu unserem eigenen Gespräch entspinnt sich im Chat eine andere Unterhaltung zum Thema Urlaub. Ich frage Ellie, welchen Ort auf der Welt sie am schönsten findet, wo sie gern leben möchte. Sie überlegt lange. Ich werde ungeduldig und beteilige mich zwischendurch an der Urlaubsdiskussion. Als ihre Antwort auf meinem Bildschirm erscheint, umfasst sie mehrere Zeilen. Anscheinend hat Ellie keine Angst davor, mich mit langen Beiträgen zu langweilen. Das imponiert mir. Während ich lese, schreibt sie schon den nächsten Kommentar und neckt mich wegen meiner mangelnden Geduld, weil ich mich in das andere Gespräch eingeklinkt habe. Ich necke zurück und antworte, dass man Männer nicht warten lassen darf, weil sie die Gedächtnisleistung von Goldhamstern haben. Ellie schickt mir ein Lachen. Wir beteiligen uns beide an dem Urlaubstalk von Wolfman, Schweinchen Dick und Jenna. Schnell sind wir uns alle einig, dass es völlig egal ist, wo genau wir jetzt sein wollen. Hauptsache, irgendeine Form von Meer ist in der Nähe. Ellie fragt mich, ob Goldhamster schwimmen können. Ich antworte ihr, dass sie mir einen Schwimmring häkeln könne. Dann wäre ich in den Tiefen jedes Ozeans sicher. Wir chatten immer weiter. Ich sitze dabei am Schreibtisch und trinke Rotwein. Ab und zu muss ich lachen, wenn sie etwas Witziges schreibt. Sie hat Humor und nimmt sich selbst nicht zu ernst. Nähe entsteht zwischen uns. Auch wenn wir mit den anderen chatten, ist es, als seien wir dabei einander zugeneigt. Mit der Zeit verabschieden sich unsere Mitchatter einer nach dem anderen, der Raum leert sich. Sieht so aus, als seien wir jetzt die letzten Standhaften. Musst du morgen früh raus? Nein. Ich habe erst um 11 eine Besprechung. Das ist glatt gelogen. Um 9 muss ich im Büro erscheinen. Eigentlich sollte ich längst zu Bett gegangen sein. Aber ich will das Gespräch nicht abbrechen. Ich will weiterhin der interessante Mann Magnus sein. Der Mann, der davon erzählt, dass er einige Jahre in London gelebt hat. Dass er Saxophon spielen kann, aber kein Skat. Der sich manchmal wünscht, nicht mehr so viel unterwegs zu sein, sondern irgendwo ein Haus zu kaufen und es zu renovieren. Bist du müde? Ein wenig. Aber eigentlich habe ich keine Lust, schlafen zu gehen. Ich kann ja schlecht meinen Computer mit ins Bett nehmen. Also werde ich mir wohl noch ein Glas Wein holen und weiter am Schreibtisch ausharren, wenn du nichts dagegen hast. In keiner Weise. Mir geht es ähnlich. Was denkst du gerade? Ich weiß nicht genau. Ich glaube, ich freue mich einfach, dass ich so mit dir reden kann. Ja, du hast recht. Es ist fast so, als würden wir uns an einem Tisch gegenüber sitzen und reden. Ja, ich kann mir ja vorstellen, dass wir an einem Tisch sitzen, auf einer Terrasse irgendwo im Süden. Und unter unseren Stühlen sitzen zwei hungrige Katzen und hoffen darauf, dass wir etwas zu essen fallen lassen und es nicht merken, weil wir so ins Gespräch vertieft sind. Eine schöne Vorstellung. Warte kurz, ich hol mir die passenden Requisiten. Bitte geh nicht weg. Ich bin gleich wieder da. Keine Angst. Ich warte, bis meine Chatkosten mich an den Bettelstab bringen. Aber wäre schön, wenn du vorher wiederkommen würdest. Meine Güte, ich flirte ja. Konstruiere hier das Bild eines romantischen Traummannes. Kann ich dadurch, dass ich selbst eine Frau bin, leichter einem Idealbild entsprechen, das Frauen sich von einem Mann machen? Es macht mir jedenfalls sehr viel Spaß, diesen Traummann zu entwickeln. Ich sitze seit Stunden vor diesem Bildschirm, meine Augen brennen, weil ich so konzentriert darauf starre, und ich bin tatsächlich in meinem Kopf ein anderer Mensch. Meine eigenen Sorgen und Gedanken, die sonst jeden Tag meinen Kopf füllen und oft zu viel und zu schwer werden, sind weg. Und es ist mir völlig egal, ob Ellie tatsächlich eine Frau ist, ob sie in Frankfurt wohnt oder in Worpswede, oder ob sie genauso eine Fiktion ist wie ich. Ich bin wieder da. Ich war noch kurz auf dem Balkon. Schau nachher mal aus dem Fenster. Ein traumhafter Sternenhimmel. Ich weiß, das ist kitschig, aber manchmal braucht der Mensch eben ein wenig Kitsch. Wem sagst du das? Ich befriedige mein Kitschbedürfnis meistens im Kino. Und wenn ich unterwegs bin auf Dienstreise, nehme ich immer eine von meinen Schneekugeln mit. Die kann man sehr gut als Briefbeschwerer verwenden, wenn die Zimmermädchen zu gut lüften und sonst alles Kitzen vom Schreibtisch geweht würden. Es ist eine Millennium-Schneekugel mit einer samtig-roten 2000. Und wenn man die Kugel schüttelt, wirbeln goldene Sternchen drumherum. Sehr gut fürs Kitschbedürfnis, kann ich dir sagen. Oh, das würde ich gerne mal sehen. Aber wahrscheinlich tut das Ding in den Augen weh. Lass mal überlegen, wie ich mein Kitschbedürfnis befriedige. Ah, ich weiß. Ich chatte mit interessanten Männern und lass mich mit den absurdesten, romantischsten Komplimenten überhäufen. Ich bin empört. Du machst das öfter? Ich glaube fast, du bist hier die Männerverführerin. Dabei dachte ich, ich sei einzigartig. Das bist du. Soll ich ehrlich sein? Es passiert wirklich selten, dass mich jemand so lange am Rechner festhält. Ich frage mich ernsthaft, wie du das machst. Verrate ich nicht. Lass mir dieses eine kleine Geheimnis, wo ich dir doch schon fast mein ganzes Leben erzählt habe. Na gut, dann bist du eben der Zauberer mit der Schneekugel. Ellie und ich spielen ein Spiel und wir haben beide Spaß daran. Aber ich werde dieses Spiel nicht wiederholen. Ich will nicht, dass eine Frau irgendwo in Deutschland von Magnus träumt und die Chaträume durchstreift in der Hoffnung, ihm wieder zu begegnen. Magnus, der virtuelle Traummann, soll keine Erwartungen wecken, die ich nicht erfüllen kann. Jedes Spiel hat seine Grenzen. Irgendwann schreibt Ellie mir, sie sei müde und müsse jetzt leider schlafen gehen. Ich antworte ihr, dass das schade ist, aber dass es sehr schön war mit ihr. Sie fragt nicht, ob wir uns im Chat wieder treffen werden. Auch ich frage nicht. Wir schreiben auf Wiedersehen und wünschen uns eine gute Nacht und schöne Träume. Ellie sendet mir einen Kuss. Ich schicke ihr ein Lächeln. Dann gehe ich offline. In SWR 2 Eckpunkt hörten Sie »Ich bin die Worte, die ich schreibe«, Rollentausch im Internet-Chat von Marion Dilk. Morgen um 10.05 Uhr hören Sie in SWR 2 Eckpunkt »Tauschen statt kaufen«. Argentinier behelfen sich mit Kreditos.